dich ruhig nieder. Wo man singt, da wirst du glücklich sein. Böse Menschen haben keine Lieder, böse Menschen, die sind oft allein. Wo man singt, da gibt es keine Sorgen, wo man singt, da schmeckt der rote Wein. Darum sing mit uns, darum trink mit uns und lass uns fröhlich sein. Hallo Nachbarn, bei uns ist es gemütlich. Hallo Nachbarn, heute laden wir euch ein. Wir sind bunter wie der Fisch im Wasser und bei uns bleibt keiner lang allein. Warum sitzt ihr immer vor der Glotze? Etwas anderes kann doch schöner sein. Kommt zu uns, dann geht es euch gleich besser. Stimmt in unser Lied mit ein. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Wo man singt, da wirst du glücklich sein. Böse Menschen haben keine Lieder, böse Menschen, die sind oft allein. Wo man singt, da gibt es keine Sorgen. Wo man singt, da schmeckt der rote Wein. Darum sing mit uns, darum trink mit uns und lass uns fröhlich sein. Ja, wir feiern die Feste, wie sie fallen, wenn doch morgen schon wieder eines wär. Denn die Freude brauchen wir vor allem, unser Fass, es ist noch lang nicht leer. Schöne Stunden gehen schnell vorüber, schöne Stunden gehen schnell vorbei. Doch wir wissen, bald sehen wir uns wieder und Musik ist immer mit dabei. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Wo man singt, da wirst du glücklich sein. Böse Menschen haben keine Lieder, böse Menschen, die sind oft allein. Wo man singt, da gibt es keine Sorgen. Wo man singt, da schmeckt der rote Wein. Darum sing mit uns, darum trink mit uns und lass uns fröhlich sein. Darum sing mit uns, darum trink mit uns und lass uns fröhlich sein.